Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kuva-Podcasts. Heute mit mir, dem Manuel, am Mikrofon. Und ja, wie ihr schon gehört habt, es hat sich bei Kuva, beziehungsweise hier beim Podcast, etwas verändert. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon in den Folgentiteln gelesen. Hier steht da auch jetzt dahinter Info, denn der Podcast ist jetzt aufgeteilt in eigene Kategorien. Falls jetzt jemand beispielsweise uns einen Podcast einreicht, dass wir den veröffentlichen sollen, dann wird da nicht Info oder sowas dahinter stehen, sondern es wird den Namen, den er uns sagt, beziehungsweise die Kategorie oder irgendwas, wird dann dahinter stehen. Ja, wieso machen wir das? Zum einen, weil es übersichtlicher ist und was auch noch cool dazu zu sagen ist, zu diesen jeweiligen Kategorien gibt es auch eigene Intros. Das hier, was ihr gerade am Anfang gehört habt, das war das Info-Intro. Das heißt, dieses kommt immer, wenn irgendeine Info ist oder halt was Allgemeines zu Kuva, wie jetzt hier auch gerade in diesem Podcast. Und wenn beispielsweise ihr ein eigenes Intro möchtet für euren Podcast, den ihr dann einreicht, dann wird natürlich dieses Intro benutzt und nicht mehr das Kuva-Intro. So kann jeder Podcast gleich identifiziert werden. Das heißt, so weiß man jetzt gleich, heute geht es um Technik oder heute geht es um Apps oder um Spiele oder um sonst was, Hörspiele, irgendwas. Wir haben auch noch Kategorien in petto, die werden hier im Podcast gerade noch gar nicht gelistet. Aber für die Kategorien, die hier gelistet sind, möchte ich euch jetzt mal die Intros vorstellen. Nein, das war gerade kein Intro, das war nur ein kleiner Fill-In, denn die gibt es jetzt ja auch. Und wir fangen übrigens an mit dem Intro, was ihr zu Anfangs gehört habt, das werde ich jetzt hier nochmal kurz einspielen. Dieses Intro kennen wir ja mittlerweile. Das ist das Intro für Info oder generelles Allgemeines eben. Machen wir gleich weiter mit einem anderen Intro. Dieses Intro ist für Technik zuständig. Das heißt für die Kategorie Technik, da haben wir ja auch schon Podcast-Episoden zu. Leider da noch mit dem alten Intro, aber ab jetzt auch mit dem neuen Intro. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Intro. Das war das Intro für Apps und Spiele. Da haben wir ja hier auch schon zwei Podcasts. Wie gesagt, mit dem alten Intro, aber ab jetzt auch mit dem neuen Intro. Für die Kategorie Hörspiele und Hörbücher ist noch kein Intro verfügbar bzw. vorhanden. Wenn es aber da ist, dann hört ihr das ja, weil ab den neuen Episoden sowieso die neuen verwendet werden. Genauso verhält es sich auch bei Essen und Trinken. Dort ist auch noch kein Intro verfügbar. Jetzt stelle ich euch aber noch das Intro für die Diskussionsrunden vor, denn die Diskussionsrunden haben auch ein eigenes Intro und ich verabschiede mich dann schon mal und wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Podcast. Und jetzt viel Spaß mit dem Diskussionsrunden-Intro.